Mit den ersten drei Stücken haben wir jetzt in etwa das Terrain abgesteckt, in dem wir uns im heutigen Soundcheck musikalisch bewegen, nach Chanson und Schlager eben Rock im weiteren Sinne. Und zwar von Niagara. Das ist ein Duo aus Rennes in der Bretagne. Sängerin Muriel Moreno und Daniel Chenevet. Aus ihrem Album Religion von 1990 eben das Stück Pendant que les chants brûlent. Niagara waren in Frankreich immer viel populärer als bei uns, verglichen etwa mit Lerita Mitsuku. Die hatten mit ähnlicher Musik auch außerhalb Frankreichs viel mehr Erfolg. Schon Mitte der 80er Jahre, großer Hit seinerzeit, Marcia Baia. Wie Niagara waren bzw. sind Lerita Mitsuku auch ein Pärchen. Catherine Ringer und Fred Chechin. Nach mehreren Jahren Pause ist in diesem Jahr eine Art Comeback-Album von Lerita Mitsuku erschienen. Cool Frenesie. Sie haben die Musik für sich nicht neu erfunden, sondern schreiben das, was für sie in den 80ern begann, gewissermaßen fort. Jetzt, anno 2000. Lerita Mitsuku, Toi et moi et elle.